Am meisten ehren die Freimaurer Kaiser Friedrich III., der als Kronprinz lange Jahre ihr oberster Schirmherr war. Eine größere Anzahl von Logen ist ihm zu Ehren benannt. Aber auch dieser fürstliche Freimaurer war mit den Anschauungen seiner Brüder in vielen Punkten nicht einverstanden und wünschte vor allem, dass aus der Ordensverfassung und aus den Satzungen alles ausgemerzt würde, was irgendwie anstößig, bedenklich oder geschichtlich nicht haltbar wäre. Von dem seltsamen Geheimnis, das angeblich in der Bundeslade gehütet wurde, war schon früher die Rede. Aber alle Verbesserungsvorschläge des fürstlichen Schirmherrn stießen auf abweisenden Widerstand, sodass sich Kronprinz Friedrich schließlich genötigt sah, das Großmeisteramt niederzulegen. Alle diese Tatsachen sprechen gewiss nicht für die Auffassung, dass die deutsche Freimaurerei oder auch nur die altpreußischen Großlogen auf streng monarchischem Standpunkt stünden. Um jedoch die ganze Sachlage klar zu überblicken, ist es angezeigt, eine höhere Warte aufzusuchen, die einen weiteren Gesichtskreis bietet. Die deutschen Freimaurer werden naturgemäß nicht immer so reden können, wie sie vielleicht gerne möchten. Fragen wir also bei ihren Freunden, den italischen Maurern, an, wie sie über die fürstlichen Brüder eigentlich denken. Dass Bruder Bovio den jungen Kaiser Wilhelm II. Im Jahre 1892 für schwer krank hielt, beweist wohl nichts. Gar mancher gute Deutsche war damals über die Entlassung Bismarcks erbittert und mag ähnliche, vielleicht noch schärfere Worte gebraucht haben. Bruder Aurelio Saffi spricht gelegentlich die Hoffnung aus, dass das junge sozialdemokratische Deutschland recht bald an die Stelle des kaiserlichen und feudalen Deutschlands treten werde. Wie das amtliche Logenblatt, die Rivista della Massoniera Italiana, den von Kaiser Wilhelm II. Bestellten Schutzherrn der drei altpreußischen Großlogen, Prinzen Friedrich Leopold, verhöhnen, möge man eben dort auf Seite 201 nachlesen. Festgehalten sei hier bloß die ganz eigenartige Trauerloge der italischen Freimaurer für Kaiser Friedrich III. Da zur selben Zeit der einstige Revolutionär und spätere Großmeister der italischen Großloge, Petroni, gestorben war, verband man beide Feierlichkeiten miteinander, und zwar derart, dass man des Verbrechers Petroni, der 18 Jahre im Zuchthaus gesessen hatte, an erster Stelle gedachte. Eine bloße Geschmacksverirrung? Nein, eine bewusste Verhöhnung. Und die französischen Brüder? Dieselben Gedanken in anderer Fassung. Ihnen ist jeder Monarch schlechthin ein Despot. Zwischen einem Caligula und einem Kaiser Friedrich III. Besteht bei der eingerosteten Denktätigkeit der Franzosen nicht der geringste Unterschied. Ein Monarch ist ein Despot und damit Schluss. Es ist einem Despoten trotz seines guten Willens, er müsste den abdanken, einfach ganz unmöglich, die Grundsätze der Freimaurerei mit der eigentümlichen Moral der Staatskunst zu vereinbaren. Auch Friedrich III. Wäre dies nicht gelungen, trotz seines wohlwollenden Charakters. Natürlich, wenn zu den obersten Grundsätzen der Freimaurerei das Streben nach Einführung der Republik gehört, dann haben die französischen Brüder ja vollkommen recht. Dann kann ein freimaurerischer Monarch gewiss nichts Besseres tun, als schleunigst abzudanken, um den souveränen Maurerfürsten Platz zu machen. Ob man sich dann aber nicht mit mehr Recht über die Tyrannei und den Despotismus wird beklagen müssen, wird die nächste Zukunft lehren. Hören wir noch, was uns der hochehrwürdigste Bruder A. Peik, 33. Grad, zu sagen hat. Die Häupter unserer geheimen Gesellschaft ließen die Mächtigen dieser Erde an den maurerischen Arbeiten teilnehmen, ohne ihnen mehr Einblick zu gewähren, als sie für gut fanden. Man tat dies zwar nicht, um ihren Schutz zu erlangen, sondern bloß, um sich ihre Duldung zu sichern. Sie, die Häupter der Freimaurer, sahen ruhig zu, wie die Freimaurer scheinbar in eine möglichst bedeutungslose Wohltätigkeits- und Unterstützungsgesellschaft verwandelt wurde, welche die Großen dieser Erde ganz in ihren Händen zu haben glaubten, und ließen erklären, dass Religion und Politik der Freimaurerei völlig fremd seien. Bedarf es nach diesen Eingeständnissen noch weiterer Beweise? Wenn ja, dann sei zunächst auf das Verhalten mancher deutschen Logenblätter hingewiesen, die den mitgeteilten Zeitungsstimmen bedenklich nahe kommen. Es war etwa um jene Zeit, als König Wilhelm I. den Logen ihrer politischen Umtriebe wegen die Schließung androhen musste. Da schrieb die Freimaurerzeitung mit beißendem Hohn: Unsere höchstgestellten Brüder scheinen zum Teil eine ganz eigentümliche Meinung von der Freimaurerei zu haben und sich statt eines Bundes von Gleichberechtigten und Gleichverpflichteten für einen bequemen Schemel zu halten, der für schwache Beine wohl zu gebrauchen ist. Die hohen olympischen Götter entziehen sich den Treiben der gewöhnlichen Menschen, von denen sie nur allenfalls an den hohen Festen die pflichtschuldigen Weihrauchdämpfe brüderlich gnädigst und huldvoll entgegennehmen. Ähnlich schreiben aber auch andere Logenblätter, so insbesondere die Bauhütte. Aber das sind doch Beispiele, die weit zurückliegen. Gewiss, doch in neuerer und neuester Zeit ist es nicht wesentlich anders. So hat der Herold einmal den wegen Aufruhrs und zahlreicher anderer Verbrechen hingerichteten Enrico Ferrer einen 4,5-seitigen Nachruf gewidmet und ihn verherrlicht wie noch nie ein Monarch, der auf friedlichem Wege gründliche Veränderungen durchgeführt hat, von Freimaurern gefeiert worden ist. Um nicht missverstanden zu werden, man kann jede geistige Bewegung verstehen und zu ihr in dieser oder jener Weise Stellung nehmen. Man kann den guten, ihr zugrunde liegenden Kern herausschälen und verteidigen. In dem Augenblicke jedoch, wo sich die Minderheit herausnimmt, mit Gewalt die Mehrheit in ihren Bann zu zwingen, kann von einer Duldung und nachsichtigen Beurteilung nicht mehr die Rede sein. Gewalt kann eben nur mit Gewalt abgewehrt werden. Bezeichnend ist es natürlich auch, dass der freimaurerische Berichterstatter des Herold seine Kenntnisse unmittelbar von einem Anarchisten und Freunde Ferrers herleitet, mit dem er nach eigenem Geständnis im vertrauten Briefwechsel steht. Aber nicht nur die Äußerungen freimaurerischer Blätter, auch die Handlungen ihrer Führer, der Großmeister, sind in hohem Grade bedenklich. Trotzdem sie den hochpolitischen Charakter der italischen Maurerei kannten und kennen mussten, unterhielten sie zu ihr die denkbar besten Beziehungen, ja sie ließen sich widerspruchslos Briefe gefallen, in denen über den Despotismus in der eigenen, also der deutschen Heimat losgezogen wurde. Die Großloge von Sachsen wieder feierte den italischen Großmeister Adriano Lemmi in einem überschwänglichen Schreiben geradezu als den König der Freimaurerei, nicht bloß in Italien, sondern in der ganzen Welt. Bei solchen Gefühlsausbrüchen ist es schließlich begreiflich, dass die nicht-deutsche Welt auf das von Despoten und Tyrannen beherrschte Deutschland mit einem mitleidigen Lächeln herabsah. Diese würdelose Auslandsanbetung wird mit Recht vom Bruder Wilhelm Ohr, den man als einen den charaktervollsten und edelsten deutschen Maurer betrachten darf, in schärfsten Worten getadelt, zumal sie uns alles andere nur keine Hochachtung bei den Auslandsstaaten eingetragen hat.